Hallo, hier spricht Vegeta. Und bevor ich Kakarott übertreffe, muss ich dieses Interview überstehen. Also halt mich nicht länger auf und schieß endlich los! Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu den Synchronsprecher-Interviews. Diesmal bereits Ausgabe 27 und bei mir ist Florian Hoffmann. Ihn kennt ihr ganz bestimmt schon aus Dragon Ball Kai als Vegeta oder auch in Tokyo Ghoul, High School DD, Waiting in the Summer oder auch amerikanischen Serien wie Shameless, Sense8 oder The Leftovers zu hören. So, hallo Florian. Hi, grüß dich. Ja, wir starten mal wieder mit einer Frage, die schon auf so unterschiedliche Arten beantwortet wurde. Wir sind mal gespannt, wie Florian denn zum Synchronsprechen gekommen ist. Ja, da muss ich mal kurz überlegen. Also ich komme ja eigentlich aus Darmstadt. Da ist natürlich die Synchronszene nicht so richtig groß. Und ich habe, nachdem ich meine Schauspielschule absolviert habe, erstmal Theater gespielt, habe da aber gemerkt, dass Sprechen eigentlich genau mein Ding wäre und bin dann erst noch am Theater gewesen und habe ein eigenes Hörspiel mal geschrieben und produziert zu einer Metal-Oper, die heißt Avantasia von Tobias Sammet und hatte da Riesenspaß dran und habe das dann eben auch aufgenommen und so bin ich dann in den richtigen Spaß am Sprechen eigentlich gekommen und habe mit Stimmen zu tun gehabt. Eben und mit Mikrofon, mit der ganzen Technik und bin darüber, glaube ich, immer mehr in Richtung Sprache gewachsen und habe dann geguckt, wo kann man eigentlich synchron sprechen, geht das irgendwo? Und bin dann halt an Spielefirmen, also Spiele-Synchronstudios gekommen und habe dann eine kleine DVD-Produktion machen können. Im Raum Frankfurt ist da natürlich nicht viel und habe dann einen synchronen Workshop besucht und habe gemerkt, hey, das macht mir Spaß und die meinten auch, ich bin nicht ganz untalentiert. Und ja, so habe ich dann quasi den Einstieg gemacht, bis ich dann jetzt vor ein paar Jahren nach Berlin gekommen bin. Und jetzt habe ich mich erstmal im Ensemble dann 2 Jahre lang ja, hochgesprochen sozusagen und bin jetzt froh, dass ich eben auch auf Rollen gelandet bin letzten Endes. Ja, und das ist so mein Weg zum Synchron. Also warst du gar nicht so jemand, der im jungen Alter eingestiegen ist in dem Nee, Bereich? ich bin keiner der berühmten Kindersprecher, was ich aber sehr gerne gewesen wäre, ehrlich gesagt. Weil das dann, ich glaube, wenn man als Kind da schon sich mit austoben kann, das ist, glaube ich, das Größte. Aber muss ich auch dann sagen, ich wäre, glaube ich, als Kind viel zu schüchtern gewesen, da überhaupt den Mund aufzumachen. Nee, und das ist natürlich, ich bin jetzt, wie alt bin ich? 37 und ich habe jetzt, weiß ich nicht, vor 6, 7 Jahren oder so angefangen. Und ja, da ist natürlich der Weg ein bisschen schwieriger, glaube ich, rein, als wenn man als Kind da so mitwächst und auch mit den ganzen alten, gestandenen Sprechern zusammenarbeiten kann, von denen lernen kann. Das ist ja heute auch das Problem im Synchron, dass du kaum Leute hast, von denen du abnehmen kannst, weil alles geixt wird, also du alleine vorm Mikrofon stehst. Und das war für mich noch der Vorteil, im Ensemble eben auch zu starten, weil da eben sind ja 5 bis 10 Leute, je nachdem, was für ein Projekt gerade gemacht wird. Und von denen kannst du abnehmen. Und da sind auch eben alte Hasen mit dabei. Und ja, da kann man sich durchfragen bei denen, ja, wie macht ihr das denn? Und vor allem viel sehen, viel beobachten. Das ist eine Sache, die ich sowieso immer gern gemacht habe, auch mich in die Regie zu setzen und einfach zuzuhören, wie machen das die anderen. Dann natürlich vor allem auch Rollensprecher, die man eben kennt, um zu sehen, ah, wo haben die ihre Schwierigkeiten oder einfach nur begeistert zu sein, dass die irgendwie sofort den ersten Take passend und toll gespielt irgendwie abliefern. Und das macht mir unheimlich viel Spaß. Und man muss halt, wenn man heute einsteigt im Synchron, muss man den Weg durchs Ensemble gehen. Außer man ist sehr, sehr talentiert, ist natürlich im Idealfall Schauspieler. Das ist schon eine Voraussetzung für Synchron nach wie vor. Und dann hat man auch eben andere Möglichkeiten, glaube ich, da reinzukommen. Aber es ist eben schwierig. Was war denn so deine erste große Rolle, an die du dich erinnerst? Ich weiß noch, meine erste große Rolle. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also sehr gerne an eine große Rolle erinnere ich mich an die große Versuchung, Lügen, bis der Arzt kommt. Das war aber jetzt eigentlich gar nicht so lange her. Das ist vor, ich glaube, 1, 2 Jahren. Naja, 1,5 Jahren vielleicht gewesen. Das war ein Kinofilm, ich glaube, es spielt in Irland, auf einer kleinen Insel und da durfte ich Taylor Kitsch sprechen, den man ja eigentlich schon kennt. Also ich dachte das Gesicht so, oh ja, hat er keine Feststimme? Nee, okay. Da war ich ganz überrascht und das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dann auch durch ins Kino zu gehen und sich mal selbst dann auf der großen Leinwand zu sehen. und dann nicht im Sitz zu versinken. Oh Gott, was, ich höre mich selber, das geht ja gar nicht, weil man dann natürlich immer Schwierigkeiten hat, die eigene Stimme überhaupt ja, objektiv zu hören. Das ist immer eine schwierige Klar. Angelegenheit. Wenn deine eigene Körperresonanz eben fehlt, dann klingst du ja völlig anders. Und da sagen ja alle, das kennt man vielleicht aus dem Bekanntenkreis, wenn man mal irgendwo eine Aufnahme von sich hört: Oh Gott, ich klinge ja so furchtbar, das bin ich. Oh, das müsst ihr euch den ganzen Tag anhören. Also das ist schon komisch. Aber wenn man es einige Jahre gehört hat und die eigenen Produktionen dann auch guckt oder hört, wenn es jetzt eben Hörbuch oder was ist, dann kann man sich auch dran gewöhnen. Also inzwischen ist es nicht mehr ganz so schlimm bei mir. Was fällt dir denn bei der Arbeit leicht und was ist für dich eher schwierig? Ich denke, leicht ist, sind immer die Sachen, wo man extrem in eine Emotion gehen muss. Also das kann einfach extremes Schreien sein, Kämpfen, alles was große Gesten sind, jetzt wenn es im Theater wäre, oder eben auch Weinen oder einfach wo man richtig tief in die Emotion reingeht, weil man dann das nicht so dosieren muss. So ein normales, leichtes Gespräch, was wir jetzt hier gerade haben, finde ich dann viel schwieriger, dass das authentisch klingt, weil man da einfach den richtigen Ton treffen muss, dass du die Gedanken auch mitspielst, dann dadurch spricht man ja wieder anders und das Ganze dann natürlich auf den Rhythmus des Originals draufzusetzen, das ist dann auch knifflig. Also das ist eigentlich das Schwierigere, dass man einfach normale Gespräche oder ja, leise Töne eher, also emotionale leise Töne, so ein vielleicht ein intimes Beziehungsgespräch, Trennungsgespräch oder sowas in der Richtung finde ich schwieriger, als wenn man einfach raushauen kann. Ich habe jetzt gerade eine mittelalterliche Serie, wo ich einen ja, Prinzen eigentlich spreche. Und dann geht es halt irgendwann in die Schlachten und er kämpft. Und wenn man da einfach hier brüllen kann: Hey, zweite Reihe, Schilde hoch und dergleichen, da kann man einfach schön dem Affen Zucker geben. Und das ist dann von daher eher einfacher. Gibt es denn eine bestimmte Rolle, die du gerne mal sprechen würdest oder vielleicht so gesprochen hättest in der Vergangenheit oder auch Sachen, wo du sagst, das kann ich mir gar nicht vorstellen oder das mache ich nicht mit? Erstmal Rollen, die ich gerne gesprochen hätte. Also ich hätte total gerne bei allem mitgemacht, was Orlando Bloom vielleicht gespielt hat. Also ich liebe Herr der Ringe. Ich bin also seit meiner Kindheit großer Fan von Fantasy und Rollenspiel und habe auch Live-Rollenspiel gemacht in meiner Jugend. Und das wären lauter Filme, so Kostümfilme, die ich sehr gerne gemacht hätte. Und ich finde seine Rollen halt toll, auch Fluch der Karibik natürlich. Was ich nicht mag oder nicht gerne spreche, sind Horrorsachen. Mit Horror kannst du Okay. mich echt jagen. Also ich mache das zwar auch, aber es ist einfach ein ganzes Genre, mit dem ich nichts abgewinne und wo ich echt sage, das ekelt mich einfach an. Ich war ja auch in The Walking Dead war ich drin mit einer kleinen Rolle, so über zwei, drei Episoden in der, ich glaube, fünften Staffel. Dann wurde er am Ende von 10 Zombies irgendwie in einem Lagerhaus aufgefressen, als er irgendwie an die Wand gepinnt war. Da habe ich immer nur auf ihn geguckt und versucht, die Zombies bloß nicht anzusehen, weil ich die einfach so widerlich finde. Das ist halt, ich bin da halt sensibel. Ja, und Schauspieler müssen ja sensibel sein. Das ist ja auch ein Vorteil oder eine Bedingung für unseren Job. Aber mich würden solche Bilder echt nachts dann verfolgen. Also ich habe, ja, Echt? ich habe mit 8 oder ich glaube, ich war also 8 oder 10, ungefähr. Ich war jedenfalls sehr jung, da waren wir auf einer betreuten Kinderreise, wie heißt das? Studienfahrt? Nee, wie sagt man da eigentlich? Ferienlager oder sowas. Und da haben uns die Betreuer allen Ernstes Alien gucken lassen. Teil 1. Also es Alles gab klar. ältere Kinder, also die waren dann, weiß ich nicht, 14 oder ich weiß nicht wie alt, aber da war niemand, der jetzt über 18 gewesen wäre und der ist ja, glaube ich, ab 18, ne? Oder 16, also 16. 16, Aber da ja. war, also wir waren alle drunter und da haben uns die Betreuer einfach gefragt: Traut ihr euch das zu? Ja, wir kannten den Film ja nicht. Und ich so: Ja, klar, ja, gruselig, ja, das trauen wir uns zu, sicher. Und dann habe ich in dem Alter Alien geguckt und dann war es vorbei. Und mein Bruder hatte damals noch John Sinclair Geisterjäger Hörspiele gehört. Da war ich immer ganz mutig mit ihm im Zimmer und haben das zusammen gehört. Und dann bin ich danach dann in mein Zimmer schlafen gegangen und habe dann zitternd im Bett gelegen und so: Oh, Vampire, oh nein. Und also deswegen so Horror, da kannst du mich echt mit jagen. Und wenn gerade beim Synchron musst du die Sache ja natürlich öfter angucken, ne? Wenn das beim ersten Mal nicht gesessen hat. Oder komm, wir zeigen dir mal die Szene, ne? Ah, oh ja, da wird er dann gefressen und dann fliegt der Arm ab und das. Und ich meine, das ist jetzt Brutalität in so einer normalen Serie, Das ist okay. Also wenn jetzt hier im Mittelalter da die Gliedmaßen fliegen, das ist für mich alles, ja, also das kennt man ja irgendwie, da habe ich kein Problem mit jetzt in dem Film. Aber bei Horror wird das ja alles wirklich auf, Alles, was ins Surreale geht, ja, ja. also was surreal und ekelhaft ist. Also was waren das? Ich hatte mal Braindead geguckt auf Ja, der ja. Abi-Vorbereitung, also eine 12. Klasse, 13. Klasse irgendwo. Und als dann der Frau irgendwie ihr Ohr in die Suppe fällt und sie das dann isst, ich fand das so widerlich, da ist mir echt schlecht geworden. Und da habe ich dann auch den Raum verlassen. Also da bin ich ein Sensibelchen, aber ja, deswegen, Horrorfilme müssen nicht sein. Man sollte mich jetzt nicht unbedingt auf eine Horror-Hauptrolle besetzen. Wenn man es tut, werde ich es trotzdem machen. Aber wenn ich vorher gefragt werde und dass dann ich dann schon beim Termin erst stehe, was ja oft die Sache ist, dass wir gar nicht wissen, was kommt, wenn man zum Termin kommt, dann würde ich vielleicht sagen, guck doch nochmal, ob du nicht einen anderen findest, der das gerne macht. Na, aber es gibt ja auch Horrorfilme, die halt sehr über die Atmosphäre gehen, über knarzende Türen Das ist und okay. die Das ist Soundkulisse. okay. Also alles, was in Richtung Splatter Ja, so geht, Zombies, ist dann Saw, so glaube ich, das. ist auch die Richtung, oder? Also Genau. sowas, das gucke Ja, ich mir nicht klar. an und das will ich auch nicht gerne synchronisieren. Ich habe ein paar solche Sachen jetzt, gemacht, so, aber ich weiß ja gar nicht mehr, so D-Movies, ne? Da sind die Effekte noch schlechter, da kann man dann sogar doch noch drüber lachen. Aber wenn es so richtig Ja, gut ja, gemacht ja. ist und du denkst, es ist echt, oh Gott, nee. Also ich weiß nicht, ob Cube in den Horrorbereich fällt. Kennst du den Film? Ja, schon, klar. Den fand ich Splatter. gut. Also siehst, da ist irgendwie ein schmaler Grat irgendwie. Also Cube. Ja, das ist wahrscheinlich auch Ja. so einfach. Zu meiner Zeit waren das übrigens die Gänsehaut-Hörspiele. Bei denen habe ich mich früher auch immer ziemlich Ja. gegruselt. Da musste man auch ein bisschen Mut Ja, es ist für mich, ich beweisen. habe mir das irgendwann so erklärt, ich versuche meine Psyche oder meine Seelenwelt, keine Ahnung, so ein bisschen reinzuhalten, weißt du? Man sieht sowieso so viel Scheiße irgendwie in den Nachrichten und dann mir jetzt noch mehr erfundene Bilder, die aber noch, also da optisch noch krasser sind, dann irgendwie so abzuspeichern, weil ich so sehr bildhaft bin. Das habe ich einfach gesagt, das tue ich mir nicht mehr an. So. Ist ein interessanter Ansatz auf jeden Ja, Fall. also so ein bisschen auf seinen eigenen Seelenfrieden achten. So, warum soll ich das machen, um mir dann später welche Albträume zu bescheren, wenn ich weiß, dass das eine Möglichkeit ist, dass das passiert? Was ist denn so für dich persönlich der größte Unterschied zwischen realen Filmen, Serien und eben Zeichentrick bzw. Anime? Naja, bei real gespielten Sachen siehst du eben viel mehr. Also du siehst die Emotionen in den Augen der Schauspieler, wenn sie gut spielen. Du kannst das viel besser abnehmen. Natürlich sind die Lippenbewegungen auch eben exakt. Gerade bei Anime ist es ja oft mehr ein Mund, der auf und zu geht oder mal zum Kreis wird oder so. Also es ist oft ungenau oder der Mund bleibt einfach eine ganze Weile offen stehen. Und trotzdem ist Ton drüber. Da ist im Original auch einfach das Japanische oft asynchron. Oder also das ist gar nicht auf Lippe irgendwie animiert, hat man das Gefühl. Also phasenweise natürlich das meiste schon, aber Ja, dann sind so klar. Momente, wo du denkst, hä, sag mal, warum machen die das eigentlich in Lippensynchron? Was machen wir hier? Wieso machen wir das besser als die jetzt? Nur von der Lippe erstmal gesagt, ne? Ja, klar, von der Synchronität her. Da wundert man sich dann schon. Du kannst einfach vom Realen besser abnehmen. Du kannst dich also nicht nur auf das Gehörte konzentrieren, sondern eben auch einfach auf den gesamten Ausdruck des Schauspielers, auf das, was in den Augen passiert, ob der Mundwinkel leicht zuckt oder du hast einfach viel mehr Signale. Wir sind es ja gewohnt, von anderen Menschen abzulesen, was in ihnen passiert. Du guckst einen Menschen an und kommt hier dein Bruder oder irgendwie durch die Tür und du sagst, sag mal, ey, dir geht's nicht so gut, oder? Was hast du denn? Das kannst du halt sofort sehen. Und das siehst du beim Synchron auch den Leuten sofort an, in welcher Stimmung die so sind. Also im Idealfall natürlich nur. Wenn das jetzt nicht so gut gespielt ist, dann kannst du da auch in die Irre geführt werden. Und beim Animierten, jetzt vielleicht Stichwort Anime, ist es halt nicht so. Kannst du gar nicht zeichnen, geht ja gar nicht. Die haben natürlich ihre Methoden, das auch zu machen. Aber da musst du viel mehr auch über den Ton gehen, wobei es dann beim Japanischen oft so ist, dass das Original einfach etwas monoton klingt fürs deutsche Ohr, dass man sagt, das ist irgendwie, der klingt doch total langweilig. Und dann sagt die Regie vielleicht, ja, mach mal ein bisschen lebendiger, sonst klingst du jetzt irgendwie so langweilig im Deutschen. Also wenn ich es genauso auf seine Art mache, ist es einfach manchmal blöd. Dann denkst du dir irgendwie, der Mikro schläft gerade ein und dann schläft der Zuschauer auch ein. Wenn du jetzt von Pixar zum Beispiel von den Filmen kommst, die haben natürlich eine viel ausgefeiltere Animation, wobei das jetzt auch Kinoprojekte dann sind, wo mehr Zeit investiert wird. Bei Anime-Serien ist ja auch jetzt, da haben sie auch nicht die gleiche Zeit. Bei Anime-Kinofilmen ist es dann sicherlich auch wieder anders, so, weil ich da nicht so viele kenne. Da habe ich habe Chihiros Reise ins Zauberland, heißt das wohl, ne? Habe ich mal geguckt, fand ich Klar, toll. einer der Genau. besten. Da habe ich, das fand ich auch gruselig, dieses komische schwarze Viech da, ne? Dieses Das fand ich sehr gruselig. Das war schon wieder die Spitze des Ja, das war nur Eisbergs. gruselig. Also, aber es war, also nennen wir es unheimlich. Aber es war cool. Also es war irgendwie, es hat so, ich glaube, das hat so einen Albtraumcharakter für mich gehabt. Ich hatte irgendwie als Kind so komische, so Albträume, auch so Fieberträume, ne? Und wo irgendwie auch so eine komische, also das ist jetzt nur eine Traumschilderung, ja? Ich will jetzt hier nicht verrückt drüber kommen. Da habe ich Nein. einfach nur auch so eine unförmige Masse, die so in einem Raum mit mir zusammen irgendwie ist und da so an den Wänden so entgegen, so rumdotzt, würde ich jetzt mal nennen. Und irgendwie, das war so ein Fiebertraum, ne, wo du dann auch nicht wegrennen kannst und wo du Angst hast, der Ja. schlägt dich gleich. Und irgendwie hat dieses komische Schwarze, diese Masse, die verändert sich ja auch in dem Film, ich glaube, die hat mich irgendwie an diese Fieberträume erinnert. Deswegen fand ich die so gruselig. Aber also ganz, ganz toller Film. Ohne Frage. Und Ja. eigentlich, das war, der ist ja mit Sicherheit besser animiert gewesen. Das ist jetzt so lange her, ich weiß es nicht mehr, aber das sind ja auch die tollsten Animationsfilme da aus dem Studio. Genau, also da ist es dann mit Sicherheit auch wieder, dass man mehr noch von den Gesichtern abnehmen kann. Aber das ist für mich so der Hauptunterschied eben zwischen Zeichnung und Real. Und beim Gezeichneten, ich mache jetzt gerade was, ich spreche eine irre Erfindergrille, nenne ich sie jetzt mal, in der Zeichentrickserie. Und die ist total wild gezeichnet. Also es ist ein Stil, wo du auch denkst, die haben ordentlich was geraucht irgendwie beim Zeichnen. Und ganz verrückt, wohl auch mehr für Erwachsene oder für Jugendliche, nicht für Kinder. Und da ist es auch wieder, also du musst dich an den Zeichenstil immer erstmal gewöhnen. Und dann ist auch die Frage, ist der Mund eigentlich offen oder zu gerade bei der Figur? Habe ich bei Anime auch manchmal das Problem. Da sagt die Cutterin hier, nee, der Mund ist zu. Und ich denke, aber der Mund ist doch offen. So, nee, mach mal lieber zu. Da ist manchmal so Uneinigkeit. Und da muss man sich eben auch auf diesen Zeichenstil erstmal einlassen. Und bei dieser Grille kann ich halt auch super übertreiben, ne? Weil die lispelt zum Beispiel und spricht dann irgendwie so und ja, ach schön. Und kannst dann richtig auch wieder dich austoben, was im Real natürlich auch nicht so geht, ne? Und außer du sprichst jetzt Jim Carrey oder so. Und das ist auch nochmal, finde ich, beim Zeichentrick eine schöne Sache, dass du ja dem Affen Zucker geben kannst. Und auch mit der Stimme eben chargieren kannst. Ich chargiere sehr gerne. Und dann kannst du eben deine verschiedenen Charaktere sprechen. Und da bist du beim Real dann doch wieder ein bisschen festgelegter auf einen Typ. Also man hat ja sowieso so ein Rollenfach, in dem man dann meistens gebucht wird. Wobei das auch nicht unbedingt mit deinem Alter konform sein muss. Also kannst du auch jetzt mit Ende 30, kannst du auch noch jemanden mit Mitte 20 oder Anfang 20 sprechen, wenn das passt, wenn der eine entsprechende Stimme irgendwie hat oder du ein bisschen höher sprichst, dann geht's auch, ne? Aber das raubt dir auch wieder ein bisschen Möglichkeiten vom nuancierten Spiel. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit höher sprechen muss, dann ist es halt schwieriger, dann gehe ich in eine andere Stimme. Im Moment vielleicht will ich runtergehen, weil ich irgendwie so traurig werde und dann wählt die Stimme wieder immer eine normale. Und Ja. dann denkst du, ah, nee, du bist gerade abgefallen. Ne? Du musst wieder deine normale, also die Stimme des Charakters. Ja, ich weiß, Moment, wie mache ich das jetzt? Und dass es trotzdem irgendwie halt authentisch klingt, ne? Und so Ja. Herausforderungen. Da wir jetzt ja gerade die Brücke sozusagen bauen, können wir ja mal über deine Anime-Rollen und auch über andere spezielle Rollen von dir reden. Großes Thema natürlich Dragon Ball Kai. Da bist du da als Vegeta zu hören. Wie sind denn deine Erfahrungen mit der Serie und diesem Charakter auch? Also ich habe Dragon Ball ja also als Kind jetzt nicht geguckt. Ich habe da mal durchgeschaltet damals und habe ein paar Szenen gesehen. Also ich wusste immer, was Dragon Ball ist, aber es war jetzt nicht meine Welt. Und deswegen kam ich jetzt ziemlich unbeleckt zu den Synchronarbeiten und auch zur Rolle. War ja auch jetzt, ich dachte sowieso, die sind ja alle vergeben. Also war ich auch überrascht, dass ich jetzt dann einen der Hauptcharaktere da sprechen soll. Ja, wie ist es bei den Arbeiten? Wir gucken uns halt natürlich immer die Szenen an, bevor wir sie sprechen. Und dann kriegt man natürlich immer auch, wenn du so peu à peu arbeitest, nicht den gesamten Abriss des Charakters. Ne? Das ist bei der Serie natürlich jetzt, ich glaube, das hat Dragon Ball hat, glaube ich, mit diesen ganzen verschiedenen Staffeln, gibt es ja diese die Buu-Saga und wie die alle heißen, sind es ja, glaube ich, 3000 Minuten an Material. Ne? Und das kann man natürlich vorher jetzt nicht alles angucken. Da kriegst du halt natürlich eine Einführung von der Regie, damit du weißt, erstmal, worum geht es hier überhaupt? Was ist deine Rolle? Wie ist der drauf? Und die Regie kennt natürlich dann wesentlich mehr schon von der ganzen Geschichte. während die ganzen Folgen getextet werden. Und dann guckst du ein paar Szenen und musst dich dann so reinarbeiten und schauen, wie der so ist. Und dann wird dann angelegt am Anfang, weil du suchst als Sprecher natürlich auch erstmal jetzt das Gefühl für die Rolle, dann wirst du erstmal korrigiert. Sei nochmal mehr so, vielleicht arroganter, das war jetzt irgendwie zu viel, das passt noch nicht, dann hast du ein paar Takes, wo es dann stimmt, und dann gehst du nochmal zum Anfang zurück, weil du es jetzt hast, dann machst du das nochmal. Und so kann man sich ranarbeiten, um erst einmal diese Rolle zu finden. Und da ist Vegeta natürlich jetzt für mich, also ich finde das toll, dass ich jetzt das Arschloch quasi erstmal sprechen darf, was ich nicht so oft machen kann. Und das macht unheimlich viel Spaß, weil der für mich auch so was Irres hat. Und ich weiß, dass er sich ja weiterentwickelt und irgendwann Kinder mit Bulma hat und auch dieses Team-Up oder Allianz mit Son Goku und den anderen irgendwann hat. Jetzt haben wir ja, Freezer wird ja dann bekämpft und da müssen sie ja zusammenarbeiten. Genau. Das zwangsweise, genau. Also Zwangsweise, erst ist er ja so ein Eigenbrötler und egoistisch und hier und will alles unterwerfen. Das klappt ja dann leider nicht so gut. Und natürlich immer ja. dieses Streben nach Macht und ich bin der Größte, ich bin der Prinz der Saiyajin und es ist Genau. immer ganz, ja, dieser Größenwahn, ne? Und dann wird er immer wieder zurechtgestutzt irgendwann und auch so ein gewisser Neid auf die Kräfte von Son Goku. Und ich glaube, einmal war es ja auch so, er glaubte dann, er wäre jetzt endlich der Super Saiyajin, lässt sich doch von wem umbringen, Krillin oder irgendwer tötet ihn doch. Er lässt sich von Freezer Bis kurz vor. bis an den Genau, Rand, bis bis kurz kurz vor vorm Tod, Tod. aber dann Ja. bringt ihn doch einer seiner Freunde um, weil er sagt, mach das jetzt, ich muss sterben, damit ich als Super Saiyajin wieder auferstehe. Ja, also das ist immer dieses Auf und Ab und das finde ich halt toll, bei ihm das zu spielen. Dieser Größenwahn, irre Seite und dann doch wieder, okay, wir müssen jetzt zusammenarbeiten, scheiße, aber na gut, und dann beseitigen wir eben der meinen Planeten vernichtet hat. Und wie es weitergeht, weiß ich noch gar nicht, weil ich gucke es ja auch nicht im Voraus, kann ich ja gar nicht. Oder ich könnte mir die alten Folgen besorgen, aber dafür ist gar nicht die Zeit. Also man lebt so mit der Rolle in der Synchronarbeit immer weiter und ist dann auch überrascht, wie es eben sich entwickelt. Ein paar Sachen kriegt man eben vorher mal gesagt, wie dass ich weiß, dass er mit Bulma Kinder haben wird, wo ich mich frage, wie geht das denn? Also wie kommt er von, also wie als sich am Anfang zum ersten Mal begegnet sind, war da ja überhaupt keine Freundschaft oder Annäherung da. Und wie dann der Ja. Bogen geschlagen wird, da bin ich noch gespannt. Vegeta ist ein Charakter, der eine interessante Entwicklung durchmacht. Inwiefern versuchst du dich daran anzupassen, so stimmlich auch? Natürlich, so gut ich es kann. Also er hat ja am Anfang direkt, das waren für mich so die Horror-Takes eigentlich, sich in diesen Wehraffen verwandelt. Ne? Das meinst du wahrscheinlich jetzt gar nicht mit der Entwicklung, Nee, aber aber das wollte ich auf jeden Fall auch noch ansprechen. das war, ich dachte so, er hat eh schon so viel rumgeschrien in diesem Kampf und dann verwandelt er sich in diesen Scheißaffen und spricht, also er brüllt ja dann rum, da habe ich natürlich auch dann meine Stimme tief gemacht und weiter gebrüllt und das geht also tierisch auf den Hals. Und wenn du danach noch irgendwie Voice-Over sprechen musst oder irgendwas anderes, dann, also ich war dann heiser. Ich hatte Glück, dass danach, glaube ich, Wochenende war. Und dann hat er als Affe auch noch irgendwann Text gehabt. Und das ging, ich weiß nicht, wie viele Takes lang und das war echt der Horror. Also, aber ich versuche mich da anzupassen. Ich hatte eigentlich gedacht, da wird vielleicht noch ein Effekt draufgelegt. Ich habe es bis heute nicht gehört, wie das Ergebnis jetzt war. Werde ich mir noch angucken. Und wenn er jetzt älter wird oder sonst irgendwelche Verwandlungen durchmacht, wo die Stimme sich verändert, versuche ich natürlich immer mitzugehen. Das ist ja sowieso eine für mich schöne Sache. Ich habe ja gesagt, ich chargiere gerne. Was da jetzt nicht so notwendig sein wird, aber du passt die Stimme eben an, du machst dich höher, du machst dich leichter, schwerer oder alleine wenn er wieder mal völlig verprügelt am Boden liegt, also sehr gerne habe ich oder mit ja mit Spaß am Synchron habe ich seine ganze Sterbeszene gemacht, wenn er dann röchelnd am Boden liegt mit diesem riesen Loch in der Brust, das ist natürlich toll, da eine ganz andere Farbe dann anzunehmen. Ich weiß nicht, was er da in Zukunft noch macht, aber da werde ich immer natürlich versuchen mitzugehen. Siehst du Dragon Ball bzw. eben auch Vegeta als schwierig zu vertonende Serie bzw. Rolle an? Schwierig manchmal. Er hat halt echt tolle Brüche. Also Momente, wo er seine Stimmung von einem zum anderen Moment komplett umkippt und man das eben mitspielen kann, diesen inneren Bruch. Das ist toll. Aber es ist jetzt nicht schwieriger als andere Serien zu synchronisieren. Eine Herausforderung ist eben eigentlich rein technisch, eben dieses Schreien und danach wieder ganz normal und leise Töne zu sprechen, ohne komplett heiser zu sein. Sonst müsste man die Aufnahme abbrechen und am nächsten Tag weitermachen. Aber jetzt vom Charakter her ist es jetzt nicht ein unheimlich schwieriger Charakter. Also wie gesagt, dieses Irre, was er manchmal hat, und dieses Arrogante und Überhebliche, das macht richtig viel Spaß. Das ist auch sehr ausgeprägt. Das hatte ich, glaube ich, auch in keiner anderen Rolle bisher. Von daher ist es stellenweise eine Herausforderung. Und es ist einfach toll, sich so auszutoben. Aber es ist nicht, dass er besonders schwierig ist. Also dann denke ich doch wenigstens reale Filme oder Serien, wo es noch kniffliger wird. Wenn du dann mal so einen ausufernden Kampf hast, wie eben den gegen Son Goku zu Anfang, gehst du dann richtig mit, sage ich mal. Ja. Also, wir hatten mal irgendwann einen Fotografen da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der hat für die Animania, da sollte ein Interview kommen und da waren auch Fotos und sie wollten aus dem Studiobetrieb irgendwie auch Fotos machen und dann war der drin bei mir. Und er hatte erst in der Regie Fotos gemacht, weiß ich noch. Und nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten kam er dann rüber. Ich dachte mir, was hat er denn da drüben so lange fotografiert eigentlich? Ich meine, in der Regie verändert sich jetzt auch nicht so sehr viel, dass man da 20 Minuten. Aber gut, das ist ein Fotograf, der wird sich was gedacht haben. Und dann kam er rein. Und bis dahin hatte ich so voll also Text, ne, lange Szenen, weiß nicht, was er da alles erzählt hat. Und als er reinkam, war ein Kampf. Und ich habe 20 Takes lang nur geschrien. Und das war so wirklich nur, ah! Und das, ich glaube, so 30 Sekunden am Stück, ein ah! Oder dergleichen. Und ja, da war halt die Fotos dann alle gleich aus, nehme ich mal an, ne? Wo ich halt da stehe mit weit aufgerissenem Mund und schreie aus voller Kehle. Und das habe ich jetzt auch nicht für den Fotografen irgendwie gemacht, sondern ich bin oft bei Dragon Ball raus und hatte, also irgendwie, ich gehe körperlich halt sehr mit. Und wenn das jetzt so Kämpfe sind, ich bewege mich auch viel und mache die Schläge irgendwie mit. Man muss ja immer aufpassen, dass man das nicht aufs Mikrofon überträgt, dass man irgendwie jetzt die Klamotten rascheln hört. Ja, klar. Aber also da kann man sich ja mal bewegen. Sonst kannst du dich am Mikrofon ja gar nicht bewegen. Du kannst nicht rumlaufen, du darfst nicht mal so groß die Kopfposition verändern, weil der Klang sonst gleich wieder anders wird. Ich hatte richtig Abdrücke in meiner Hüfte oder Seite, weil ich mich so reingekrallt hatte beim Schreien zum Beispiel, dass mir die Fingernägel durchs T-Shirt irgendwie in die Haut gestochen hatten. Also das tat auch richtig weh. Ich hatte dann irgendwie einmal so, war ich richtig, ja, so wund quasi. Nach so einem Kampf, weil ich kann das gar nicht anders. Ich kann nicht irgendwie mich nur hinstellen und den Mund aufmachen und ah, brüllen. Das muss schon eben von tiefster Kehle kommen und richtig aus dem Körper. Und mir wird dann heiß, ich schwitze mitunter und ja. Sonst geht's nicht, also sonst mache ich es ja nicht richtig. Und dann komme ich eben auch raus und bin dann völlig fertig und hoffe dann, dass erstmal Pause ist. Da stelle ich mir gerade eine lustige Szene vor. Es klingelt an der Tür. Schatz, was hast du denn gemacht? Wie siehst du denn aus? Ich habe gegen Son Goku Genau. gekämpft. Ja, also ich habe den auch gefragt, ob ich so ein Foto haben kann, aber leider ist nichts gekommen. Und die Animania habe ich da auch nicht gehabt. Also da könnte so ein Foto drin sein. Also ja, wer das gekauft hat, vielleicht kann er das jetzt dann zuordnen. Hast du denn schon mal in die alte Original-Synchro reingehört? Habe ich mir extra nicht Noch gar angeguckt. nicht. Ja, weil, also ich würde ansonsten nur anfangen, ich glaube, Oliver Siebeck hat Vegeta gesprochen, ne? Es gab zwei Sprecher für Ja, und Vegeta. na, SpongeBob, Santiago, Santiago diesmal, genau. Ziesmer. Nee, weil sonst hätte ich wahrscheinlich einfach gedacht, ah, so soll der sein, da muss ich den jetzt genauso machen. Und das funktioniert dann vielleicht für eine Folge, dass ich irgendwie das jetzt im Ohr habe, was der gemacht hat. Und dann hörst du zwischendurch aber also natürlich, du hörst ja das Original die ganze Zeit. Dann müsste ich mir aus der Erinnerung sagen, ah, der hat das so gemacht, dann muss ich so. Und müsste dann die anderen, müsste seine Art, den zu sprechen, einfach komplett aufnehmen. Und das ist ja nicht meine Art. Und das ist ja der Grund, warum Sprecher X Rolle Y spricht und so weiter, dass auch deren Art, wie sie spielen, auf diese Rolle angedacht ist. Dass die denken, ja, ich glaube, der passt da gut dazu. Jetzt, also nicht, man geht ja nicht nur nach dem Stimmklang, ne? Dass der so irgendwie tief klingt, der klingt tief, das ist ja oft auch sogar konträr besetzt im Deutschen. Sondern dass man sagt, hier vom Charakter, ich glaube, der kann das gut spielen. Das hat er da schon mal gemacht oder ich traue ihm das zu und wir testen das mal. Und dass man dann sein eigenes Ding macht, weil du kannst nicht, ich weiß nicht, wie viele Takes ich jetzt als Vegeta habe, aber das wird ja in die Tausende gehen wahrscheinlich. Da kann ich nicht die ganze Zeit jemand anders aus meinem Gedächtnis versuchen zu faken, abgesehen davon, dass ich den eh nicht so machen könnte, wie er den hatte. Und das kann auch nicht mein Anspruch sein. Also deswegen habe ich gesagt, nee, ich gucke mir das nicht vorher an. Ich lasse mich von der Regie leiten, vom Original natürlich leiten. Und muss dann mein eigenes Ding entwickeln, sonst wird es nur irgendwie ein billiger Abklatsch. Und das würde für mich nicht funktionieren. Vegeta war ja auch bei der Originalserie so ein bisschen ein Streitthema, als man halt zu Anfang Santiago Ziesma hörte. Das ging bis nach dem ersten Kampf von Son Goku, bis er dann umbesetzt wurde. Und Oliver Siebeck war dann die wesentlich tiefere, dunklere Methode, dann halt an diesen Charakter ranzugehen, als Santiago das gemacht hat. Der das natürlich gut geschauspielert hat, aber der einfach stimmlich überhaupt nicht zu Vegeta passt, wie ich finde. Und ich glaube, bei dir hat man so ein bisschen versucht, einerseits dieses Dunklere, als auch dieses etwas Hellere so vielleicht reinzubringen. So eine Mischform irgendwie. Also jetzt nicht, dass du auf der einen Seite klingst wie Santiago, auf der anderen klingst wie Oliver, Nee. aber einfach, dass man versucht hat, ne, da was Eigenes rauszumachen, wie du schon gesagt Ja, das hast. ist gut möglich. Ich hatte auch mal neulich, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich habe irgendwo auf YouTube, glaube ich, irgendwie bin ich auf Santiago Ziesma als Vegeta gestoßen. Ich weiß gar nicht, oder im Fernsehen oder irgendwo war das. Und dachte ich auch, nee, also würde für mich jetzt auch nicht passen. Gut, ich kenne jetzt mich da drauf. Nee. Und ich kenne ihn natürlich auch viel als SpongeBob und dann Zeichentrick und so. Fand ich jetzt auch für mich nicht so ganz passend, weil er für mich eben dann, ich weiß nicht, ist er, glaube ich, mehr irre also er ist dann das Erwachsene oder sowas fehlt dann vielleicht da drin. Also du, ich habe Ja. da 10 Sekunden gehört oder sowas, das ist also auch schwer darüber was zu sagen. Aber ja, der es besetzt, muss ja auch irgendwie ein bisschen die Entwicklung des Charakters, glaube ich, mit berücksichtigen. Wurde da vielleicht nicht Kann gemacht. sein, ja. Also Also. es wurde ja, glaube ich, auch alles neu synchronisiert mit ihm damals, ne? Also mit Oliver Siebeck, dass er die ersten Folgen auch nochmal macht, oder nicht? Nee, die wurden Nee, nicht nochmal okay. gemacht. Naja. Ja, diese Besetzungsentscheidung, da stecken wir ja auch nicht drin als Sprecher. Ich hatte neulich mal den Fall, da kam ich ins Studio und sollte einen Film synchronisieren und habe dann so die Szene gesehen und habe dann im Buch geguckt, okay, der heißt so und der sagt den Text, das müsste doch dann der da sein im Bild. Okay, habe ich mich umgedreht. Leute, sag mal, der hat doch eigentlich eine Stammstimme. Also ich will jetzt hier nicht dem, der da eigentlich den Messe, den wegsprechen, ist der gefragt worden? Ich kenne ihn nicht persönlich jetzt, aber warum spricht der den nicht? Der spricht ihn doch immer. Und dann hieß es, nee, der arbeitet da nicht in der Firma jetzt und deswegen ist alles geklärt. Also da bist du jetzt drauf. Ich so, okay, na dann. Und dann habe ich es halt gemacht, ne? Und habe mich ja gefreut. Ja. Ja, aber so kann es auch sein. Also mit den Besetzungen, da wundert man sich mitunter eben, wieso man selbst darauf besetzt ist. Also ich kam auch schon fehlbesetzt ins Studio, dass ich auch die Rolle gesehen habe. Und dachte, boah, ey, der ist doch mal 10 Jahre älter oder der ist einfach ein Schwergewicht gegen mich hier mit großem Bauch und so. Da sehe ich mich gar nicht. Also obwohl ich jetzt 37 bin, ich klinge auch gut auf Jüngeren oder ich klinge oft jünger als als 37, 40. Das ist dann eher so, dass man mich jünger besetzt als älter. Und dann habe ich auch zum Cutter geguckt und meinte auch so, nee, irgendwie, das passt doch eigentlich gar nicht. Und das war einmal der Fall, dass der, den ich sprechen sollte, wohl um die 60 war. Und es stellte sich auch dann nach 2 Takes sofort heraus, dass das eben einfach ein Irrtum war, dass eigentlich ein anderer Sprecher bestellt werden sollte. Jetzt war eine Namensverwechslung und deswegen kam ich an und das haben wir natürlich nicht gemacht. Also da kann man dann auch sagen, Leute, Ja. wollt ihr das wirklich tun? Findet ihr, das passt? Okay, wir machen mal ein paar Takes und dann lassen wir das dann. Also. Aber ich finde es auch echt cool. Ich finde auch, dass du wirklich gut, sehr gute Arbeit machst als Vegeta und es freut mich auch, dass du Spaß an der Rolle hast. Das merkt man dann auch auf jeden Fall. Ist auch wirklich eine coole Rolle, ganz ehrlich, Das oder? macht richtig Spaß. Also, wie gesagt, diese irren Typen, das ist toll. Du kannst dich richtig austoben. Und du hast auch alles eben von normal über bisschen irre, gemein, fies, hintenrum, dann schreien, dann stirbt der und heult und ist völlig verzweifelt. Also, da ist schon alles drin. Ja? Und das ist natürlich auf jeden Fall eine super Rolle. Macht mir super viel Spaß. Dann nochmal abschließend zu der ganzen Dragon Ball Geschichte. Wie war denn deine persönliche Reaktion auf die leider teilweise verachtenswerten Kommentare der Community zum Synchrontrailer und diversen anderen Videos? Ich habe natürlich verachtend zurückgeschrieben. Nein, Quatsch. Naja, das ist natürlich blöd. Also, man gibt sich Mühe, ne, und hofft dann, dass es gut ankommt. Die Problematik war ja allen bewusst, denke ich, dass so eine Umstellung immer erstmal zu Problemen führt. Ich hatte das irgendwo auch mal, ich glaube, in dem Animania-Interview, was ja schriftlich war, habe ich es, glaube ich, geschrieben, dass ich auch als Kind mal die Erfahrung gemacht hatte, als bei Star Trek Captain Picard eine andere Stimme bekommen hat. Dass ich auch dachte, oh, was ist das denn? Das ist überhaupt nicht mehr Picard, ist ja scheiße. Aber damals war jetzt nichts mit Internet oder so, oder das war einfach keine so eine Community da. Du musst es erst für dich Ja, ich konnte halt behalten. vor mich hinfluchen, ne, aber musste es dann akzeptieren, weil was soll ich machen? Und da war es natürlich jetzt, oder bei Dragon Ball ist es der Spezialfall, dass es alles schon gibt. Diese ganze Sache, die wir jetzt synchronisieren, liegt ja Das kommt vor. noch Ne, dann dazu, denkt man ja. sich auch, ja, ist komisch, fragt man sich, wieso wird nicht die alte Tonspur draufgelegt? Dann habe ich dann gehört, andere Schnittfassungen, früher war es die französische, jetzt ist es die japanische und was weiß ich, dann fehlt dann irgendwo was. Und ich finde es auch ärgerlich, wenn du was guckst und zwischendurch springt dann die Original-Synchro oder in eine neue Synchro oder in irgendwas anderes und dass du merkst, das ist jetzt völlig anderer Sprecher für diese eine Szene und danach hast du wieder das Normale. Finde ich auch blöd. Dann gewöhne ich mich lieber durchgängig an was Neues. Und Captain Picard, die Stimme war letzten Endes auch toll. Ne? Ich musste mich nur erstmal umgewöhnen. Nach ein paar Folgen hast du es dann. Und das hätte ich mir gewünscht bei Dragon Ball, dass das auch mehr Fans tun. Es sind halt viele, die das direkt boykottieren und sagen, das gucke ich mir überhaupt nicht an, das ist der letzte Dreck. Und wo aber gar nicht differenziert dem Ganzen eine Chance gegeben wird. Wenn du dir diesen Synchron-Trailer anguckst, den Kase veröffentlicht hat, wo jeder Sprecher drei oder vier Sätze sagt, die irgendwo herausgegriffen sind, dann ist es klar, dass das einfach nur befremdlich ist. Du musst dir eigentlich, denke ich mal, so zwei, drei Folgen angucken mit der neuen Besetzung und dir dann dein Urteil bilden. Also das fände ich jetzt fair der ganzen Sache gegenüber. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, guckt doch einfach das Alte. Ich meine, ist doch da, ist doch, wenn ihr das toll findet, dann bleibt doch einfach dabei. Gibt für mich jetzt keinen Grund, dass man das Neue einfach haten muss und schlecht machen muss für Leute, die es vielleicht noch gar nicht kennen. Die Leute, die jetzt dann vielleicht damit aufwachsen, es wird ja auch auf ProSieben irgendwo ausgestrahlt, dann sehen die vielleicht die neue Fassung und die machen sich da gar keine Gedanken drüber. Ne? Genau, Und bei ja. Amazon kann man ja sich die Kommentare angucken. Es ist so, ein Drittel sagt top und zwei Drittel sagen der letzte Dreck, also 5 Sterne, 1 Stern. Dazwischen noch so ein paar Vereinzelte, die das irgendwie ein bisschen differenzierter betrachten. Und bei den Top-Bewertungen sind aber auch da schreiben die Leute auch nicht einfach super, fertig, sondern die schreiben da teilweise richtig lange Begründungen, auch warum sie es toll finden und richten sich auch an die anderen von wegen, hier gebt ihm eine Chance, das ist echt gut, das haben sie gut gemacht und ja, wird auch teilweise auf einzelne Stimmen eingegangen, von wegen, ja, den finde ich richtig toll, der, naja, hätte ich mir doch einen anderen gewünscht, aber ist auch okay. Und also im Endeffekt, noch aus den Kommentaren würde ich sagen, die ganze Sache haben wir gut gemacht. Und mit den negativen Kommentaren befasse ich mich gar nicht. Also ich lese mir jetzt nicht durch hier, das ist scheiße, den hasse ich. Wobei bei mir habe ich natürlich geguckt, ne? Irgendwo stand, ich weiß gar nicht, ob das bei diesem Fangruß, der ja eigentlich eine positive Sache war, drunter stand. Ja, Irgendwo hat definitiv. einer geschrieben, wir hassen dich. Ende. Ich so, aha. Wer ist wir? Wer bist du? Was heißt hassen? Was machst du den ganzen Tag? Ja, So. das hast du auf YouTube, das sowas hast du auf YouTube Ja, generell genau. Und dann erstmal. denke ich mir, Leute, weißt du, wer die Zeit hat, sowas zu schreiben und dann so undifferenziert und also da muss man sich nicht mit befassen. Das ist, ja, bringt da nichts. Also dann, wenn Leute irgendwie differenziert, also du kannst ja sagen, ey, naja, ich fand das früher aus dem und dem Grund und heute finde ich dann das daran gut. Das ist für mich völlig okay. Also, und ich meine, es ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, die Fans der alten Stunde jetzt als einziger jetzt hier irgendwie glücklich zu machen oder so. Meine Aufgabe ist, einen guten Job zu machen, dass wir alle einen guten Job machen. Und ich denke, das tun wir. Wir sind echt ja, mit Hingabe an dem Ding, auch weil wir wissen, dass das eine große Fanbase hat. Da willst du nicht enttäuschen. Aber im Endeffekt, ja, weißt du, wenn dann die Leute das einfach so undifferenziert betrachten und einfach sagen, scheiße, scheiße, scheiße, gucke ich nicht, dann da kannst du das dir so viel Mühe geben, wie du willst. Es funktioniert einfach nicht. Ja, was soll man dazu sagen? Also mit so negativen Sachen befasse ich mich dann gar nicht. Dann lese ich lieber mal die positiven. Aber wie du gesagt hast, es war klar, dass eben eine neue Synchro irgendwo auch Schwierigkeiten bergen könnte. Ja, Also als ich ja. gehört habe, dass ich da mitmache und als wer, habe ich den erstmal gegoogelt, wer ist denn das? Oh, aha, das ist ja einer der Hauptcharaktere, interessant und der Böse. Dann dachte ich auch, wow, okay, und wir sind alles neue Stimmen, das wird interessant. Einfach, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist. Kannst du auch keinem vorwerfen, so, aber naja, ich weiß dann, das ist ja, wenn man wüsste, wer jetzt hinter diesen Negativkommentaren, hinter dem wir hassen dich, steckt, ja, ob das jetzt, keine Ahnung, ein erwachsener Mann ist, der, ja, oder jetzt ein Script-Kiddy, wie man es ja heißt, obwohl das hat mit Informatik zu tun, aber weißt du, einfach so, jemand, der jetzt da differenziert eine Betrachtung anstellen kann oder nicht, du hast kein Gesicht dazu, all sowas, das, oder mit Klarnamen drunter, ne, dass die Leute nicht einfach nur so draufhauen, aber das ist halt das Internet. Mein Gott, was soll man machen? Ich glaube, mittlerweile werden Leute auch von Klarnamen nicht mehr Stimmt, abgeschreckt. ja. Also, Aber das liest man leider ja, immer wieder. man darf dem einfach keine große Beachtung schenken und das ist, glaube ich, der einzige Weg, damit umzugehen. Ne? Also wir machen unsere Arbeit gewissenhaft und gut und ich habe Spaß dabei. Und was dann, ich hoffe, also die Leute, die das toll finden, da freue ich mich. Und bei den anderen, ja, dann sollen die sich eben die alten Synchros angucken. Es gibt ja, habe ich gehört, auch irgendwie irgendwas, eine Variante irgendwo im Internet, wo einer die alte Tonspur draufgelegt hat auf die neue. Und Ja, was aber auch nicht, glaube ich, immer 100% passt, ist ja eine andere Schnittfassung. Also weiß ich nicht. Aber da weißt du, da ist so eine kreative Energie oder so ein Potenzial da bei manchen Leuten, dass die dann das einfach in so Hate-Kommentare stecken, verstehe ich nicht. Ja, dafür sich Klicks zu besorgen mit über etwas, was man hasst, weiß nicht, ist nicht mein Ding. auch in weiteren Anime bist du zu hören. Als Amon hört man dich in Tokyo Ghoul. Wie ich finde, einer der interessantesten Figuren von Staffel 1. Was meinst du, wie waren die Arbeiten generell und freust du dich auf die zweite Staffel? Wir haben jetzt gerade mit der zweiten Staffel angefangen. Sehr schön. Ich hoffe, ich darf das überhaupt sagen, aber ich glaube ja. Ich weiß mir auch, dass es kommt. Und ich fand die Serie cool. Also irgendwie besonders hängen geblieben sind mir jetzt außerhalb der Rolle diese Quinken. Ich fand das Wort schon so witzig. Und dass die, also ich habe jetzt irgendwie, für mich waren das mal so riesen, ja, Schwerter, Wattestäbchen irgendwie. Ich habe immer an diese American Gladiator-Dinger gedacht. Irgendwie fand ich das sehr lustig. Da haben die Arbeiten auch Spaß gemacht. Ist ja Frank Preisler die Regie, bei der VSI gemacht. Und das war für mich mal wieder eine andere Anime-Serie. So ein bisschen düster und ist ja auch sehr brutal, wenn ich mich recht entsinne, oder? Ja, Ja. ja. Ich habe es dann auch nie gesehen, die Serie. Also, das ist ja, man macht ja so viele Rollen und du kannst dir die ganzen Sachen Klar. nicht angucken, selbst wenn du es wolltest. Du musst dann irgendwie selektieren, was ist jetzt dein persönliches Interesse und dann guckst du dir eben diese Sache an. Und bei Animes ist es ja auch oft so, dass man die sich dann kaufen muss, ne? Die kommen ja nicht überall im Fernsehen. Ich weiß gar nicht, wurde das ausgestrahlt? Auf ProSieben Ach Max ja doch, auch. okay. Ja, nee, hat mir Spaß gemacht, war eine schöne Arbeit auf jeden Fall. Aber über Amon, ich erinnere mich gar nicht mehr so gut an seine ganzen Rolleneigenheiten jetzt. Jetzt in der neuen Staffel, da hatte ich jetzt, glaube ich, einen Termin, da hat er auch noch nicht so viel Raum gehabt. Da will ich auch inhaltlich noch gar nicht so viel zu sagen. Vielleicht ist es ja Spoiler. Klar. Ja, aber ist auch eine schöne Arbeit. In Waiting in the Summer warst du Tetsuro. Erinnerst du dich noch an die Arbeit? Ja, das war mit Dirk Müller zusammen. War auch eine meiner ersten großen Anime-Rollen. Da war ich auch echt erfreut, dass da an mich gedacht wurde und dass ich den machen konnte. Das fand ich schön. Ich habe mir auch die ganze Serie später angeguckt. Ach, Ja. tatsächlich. Hast du dann selektiert und gesagt, das ist vielleicht was für mich? Ja, also das war jetzt nicht dieses ja, Hau drauf Ding mit Splatter und so weiter, das war eine ganz andere Geschichte, eben feiner und ruhiger. Und ich habe das auch mit meiner Freundin damals zusammen geguckt, haben wir beide Spaß dran gehabt. Wobei das Ende fand ich dann ein bisschen, es war schon überraschend dann, dass ein Raumschiff kommt und dann diese Verfolgungsjagd. Und Ja, so, ich so, oh, klar. das ist ein ganz schöner Bruch jetzt irgendwie in der ganzen Story. Ja, war es echt, ja. Aber es war für mich auch ja, ein schöner Typ, Tetsuro, den zu spielen. Ich war immer ein bisschen verwirrt. Also das ist ja bei Anime, die sehen ja manchmal sehen die Charaktere etwas ähnlich aus. Und das ist mir bei Klar. den Mädchen, die dann eben die Rollen hatten, manchmal so gegangen, dass ich dachte, okay, ich stehe auf die auf den, der auf der, und dann sehen die sich so ähnlich. Oh Gott, und die mit den roten Haaren, das ist dann die Außerirdische, glaube ich, ne? War das so? Ja. Also da kam ich beim Aufnehmen manchmal ein bisschen durcheinander und dann wurde ich ja von der einen verfolgt. Also ja, es war auf jeden Fall, habe ich da viel Spaß dran gehabt, den zu spielen. Auch so dieses, ja, ist der Schwarm dann von den Mädels an der Schule, da so nicht zu viel zu machen, dass er jetzt irgendwie hier der Obercoole oder sowas wäre, was er ja nicht ist. Also die stellen ja Nee. eigentlich, ja, warum die so auf den abfahren, muss ich erst mal gucken, ne? Okay, ja, das ist ein hübscher, auf jeden Fall, aber ja, es war für mich so, weißt du, so eine Mit Drama-Beziehungs-Jugend ein bisschen mit Übernatürlichem, ein ja. bisschen, ja, genau, Außerirdischem drin. Also fand ich einen lustigen Mix. Also hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, ja. Mit dem Genre Anime konntest du also bereits viele Erfahrungen sammeln. Was hältst du denn so generell davon? Wenn du jetzt sagst, Waiting in the Summer hat dir gefallen, hast du dir gerne angeschaut? Ich mag Anime, auf jeden Fall. Ich kenne nicht so sehr viel vom Selbstgucken, aber ich hatte mir mit 15, 16, 17 irgendwo mal meinen ersten Anime gekauft auf VHS damals. Das war Street Fighter 2. Okay. Weil ich damals Street Fighter gespielt habe natürlich auf der, was war das, Super Nintendo? Nee, doch Super Nintendo, ne? Und da hat mich der Film dann eben auch gereizt, den habe ich mir gekauft und ich hatte mir, glaube ich, auch noch Bubblegum Crisis. Entweder hatte ich das als Film oder ich hatte die Na, das ist Comics. ja auch ein Klassiker, Ja, ja. also da hatte ich so eine kleine Anime-Phase, als ich jünger war, aber ich hatte einfach nicht so viel Geld, um mir das Ganze zu kaufen. Das war da unheimlich teuer, ich glaube heute auch noch. Aber da allein ein Comic, ich hatte von Bubblegum Crisis, glaube ich, zwei Comics und dann noch irgendwas anderes, weiß ich schon gar nicht mehr. Da hatte ich so einen Spaß, ich habe auch versucht, ein bisschen zu zeichnen sogar, weil ich ja eben auch gern gezeichnet habe früher oder heute auch noch manchmal. Das waren so meine Anime-Berührungen. Nee, also habe ich Spaß dran. Weil die eben auch ganz verschieden sind. Das Waiting in the Summer ist ja, wie gesagt, mal was Ruhigeres. Wenn das wirklich nur Rumgebrülle ist, dann ist das manchmal nervig. Ich möchte zwischendurch auch Ist ja wieder. selbst Dragon Ball nicht, Ja, deswegen, also wenn da nicht wäre zwischendurch das. auch normale Spielszenen wären, dann wäre es natürlich blöd. Also dann ist es nur Rumschreien. Das ist dann einfach. Das tut körperlich weh. Also, wenn du damit mit wundgeschriener Kehle rauskommst, dann macht das nicht so viel Spaß. Aber sonst sind da viele Sachen. Ich habe ja auch Bayonetta gesprochen. Das war kein Schreikarakter, da war ich ja ein Reporter. Luca, habe ich mir auch später gekauft. Das hat mir auch Spaß gemacht. Fand ich sehr schön. Also ich mag so ein bisschen so Übernatürliches und wie gesagt, Fantasy ist ja auch seit meiner Kindheit ein Begleiter. Und wenn es in die Richtung geht, gucke ich mir das auch gerne an. Ich hatte auch mitgemacht und geguckt. Gott, wie hieß das? Das war so eine Serie, sowas wie World of Warcraft, Sword Art Online. Genau. Da hatte ich auch Ja, eine kleine ja. Rolle und das habe ich mir dann auch angeguckt und das hat mir richtig Spaß gemacht. Da habe ich echt geguckt, oh, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Habe die erste Staffel komplett geschaut, weil ich auch früher halt World of Warcraft gespielt habe, war das natürlich ein Bezug dazu. Und ich glaube, die zweite aber irgendwie war dann weniger interessant. Oder wie viel gibt es überhaupt? Zwei oder drei? Weiß ich gar nicht. Zwei Staffeln Zwei. gibt es jetzt Also ich auf glaube, beim Deutsch zweiten auch. habe ich irgendwo dann das Interesse verloren, dann war es irgendwie mehr vom selben, glaube ich. Aber das. Ja, in der zweiten Staffel fing es dann an mit Gun Gale Online. Genau. Ja, die erste fand ich richtig innovativ, so von dem ganzen Ding. Und das habe ich mir gerne angeguckt, ja. Und jetzt habe ich, im Moment läuft ja auf Netflix Seven Sins. Es ist Seven Deadly Seven Sins, Deadly ja. Sins. Genau, da habe ich auch ein paar Folgen geguckt. Finde ich auch irgendwie witzig. Hat mich jetzt nicht total gefesselt. Und teilweise finde ich es auch, ja, zum Lachen halt Ja, ich weiß, einfach. was du meinst. Ne? Ja. Ja, aber also ich guck mir manchmal gerne Anime an. Es hängt eben immer davon ab, was es ist. Oder eben die von Studio Ghibli. Solche Filme kenne ich auch nicht alle, aber habe ich auch ein paar geguckt. Also ja, mag ich ganz gern. Dann schließen wir das Thema fürs erste Mal ab. In der Serie Shameless sprichst du nämlich einen wichtigen Charakter in der fünften Staffel, nämlich Gus. Hat dir die Rolle gefallen und vielleicht auch die Serie selbst? Ich habe Shameless vorher überhaupt nicht geguckt und jetzt habe ich auch, glaube ich, nur mal, ich glaube, eine Folge geguckt. Die ist auf jeden Fall sehr krass, die Serie. Was ich so mitbekommen habe. Meine Szenen sind jetzt ja eher harmlos. Gus hat ja nicht irgendwie viel mit der Du Familie zu bist die tun. gute Seele der Serie, so Ja, fast, so ein ruhender als Pol, ne? Nebencharakter. Ja, Ja. da bin ich ja auch plötzlich eben einfach da gewesen. Dann ist er gleich verheiratet mit Emmy Rossum. Und dachte ich auch, okay, wow, ist es jetzt eine größere Rolle? Dann singt er auch noch. Dann dachte ich, oh Gott, ihr habt mich aber nicht auf Singen gecastet. Ich kann das doch gar nicht. Also hier, so wie er jetzt, ne? Also Schauspieler singen, okay, aber wenn der jetzt dann mit seinen Songs anfängt, dann haben sie auch noch Witzchen gemacht. Ja, klar, nee, du singst jetzt. So, echt jetzt? Ja? Nein, nein, wir spielen das vom Band ab, ne? Ja. Aber da dachte ich auch, wow, okay. Nee, ist eine coole Rolle. Ich finde es schön, weil der halt so total ehrlich ist und die Beziehung ja, es sind so viele warme Töne drin, ja. Und dann, also als der sie ihn betrügt, das fand ich auch echt krass. Also, die waren ja gerade verheiratet und dann irgendwie am Tag danach, glaube ich, ist sie direkt mit ihrem Ex ins Bett und sagt ihm das dann. Und dann ist er ja erstmal auch verschwunden, weil er sagt, nee, so geht das nicht. Du musst erstmal deinen Scheiß da klären. Und die, als er ins Restaurant geht, um dann, ja, ich will nur mit ihm reden, ich will ihn mal kennenlernen, deinen Ex, ne? So nur ein Gespräch. Ja, Ne? genau, Und einer der besten Szenen, dann wirklich. so, dann hat er irgendeinen Spruch losgelassen. Und dann dachte ich mir, ey, hau dem doch. Und dann sehe ich den nächsten Take. Ja, genau. Recht so. Also das fand Ja. ich echt so voll konsequent. Genau so muss es laufen. Ja, also es ist ein schöner Charakter. Ja, Ja. war auch definitiv einer der besten Stellen der Staffel, Also fand ich auch ich hoffe auch, der wirklich. kommt wieder. Weiß ich nicht, er ist ja dann, ich glaube, die letzte Szene war, dass er dann auf der Straße sich eben nach dem Restaurant von ihr verabschiedet, ne, und sagt, ich bin weg. Irgendwie, ich glaube, das war der Ja. Abschluss. Und ja, keine Ahnung, wie es weitergeht, aber das ist eine verrückte Serie. Finde ich gut. Allein schon, ich habe dann den Vorspann nur geguckt, ne, wo sie die Credits laufen lassen. Der Toilettenvorspann, Toilettenvorspann, ja. genau. Dachte ich auch, okay, das ist echt eine sehr realitätsnahe Serie, glaube ich. Mit sehr viel Ja, macht großen Gründen. Spaß, die Serie, auf jeden Ja. Fall. Und die Synchro ist auch toll geworden. Ja. Auf jeden Schön. Fall. Ich habe auch die Kaya Möller, glaube ich, spricht ja Emmy Rossum, ne? Ja. Habe Ja, ich dann auch genau. mal getroffen. Sie hat auch gemeint, hat ihr gut gefallen. Also, dass die schön zusammenpassen, so die Stimmen. Und ja, ist schöne Arbeit. Gerne mehr davon. Auch in einer weiteren Serie bist du zu hören. Hemlock Grove als Roman Godfrey. Was ist das für eine Rolle? Das ist so eine meiner Lieblingsrollen, glaube ich. Ach, tatsächlich. Ja, es sind ja drei Staffeln Hemlock Grove. Danach war es abgeschlossen. Sehr schön, dass die Serie auch beendet wurde, nicht irgendwann abgesetzt, wie es anderen manchmal passiert, dass die Story dann offen bleibt. Da habe ich in der zweiten Staffel seine Stimme übernommen. In der ersten Staffel war es noch Julius Jelinek. Der war dann irgendwie verhindert und konnte das nicht machen. Und dann habe ich ihn eben in der zweiten und dritten Staffel sprechen dürfen. Und das macht richtig viel Spaß, weil er halt ist ja ein Upir. Also in der Serie sagen sie nicht Vampir, sondern Upir. Ist auch wohl ein bisschen was anderes als ein Vampir, aber kommt nicht so. Also, ich weiß nicht, da ist eine fließende Grenze. Und der ist einfach so abgrundtief böse auch und ein egoistisches Arschloch. Und ja, der macht unheimlich viel Spaß. Also, der hat so viel Töne, hatte in der zweiten Staffel auch, gibt es eine Szene, geht er zu Dr. Price, der ihn retten soll, der ihn zu einem Menschen machen soll, weil er selbst dieses Upir-Sein nicht mehr erträgt und auch gegen seine Mutter rebelliert, die ihn halt, ja, die der stolz drauf ist, glaube ich, irgendwie, oder dass er halt auch ein Upir ist. Und Dr. Price soll ihn heilen und er bricht dann irgendwie nachts bei ihm ein und bricht vor ihm zusammen in einem totalen Nervenzusammenbruch, heult, flennt und dreht völlig durch. Das war super toll zu synchronisieren auch, weil er auch so alle menschlichen Abgründe erfüllt. Und das ist eine geile Rolle. Also ich finde auch die Serie toll, auch wenn ich vorhin gesagt habe, Horror ist nicht mein Ding. Das ist für mich, also hat auf jeden Fall seine Ekelmomente, aber die habe ich mir dann auch alle schön brav angeguckt, als ich die Serie geguckt habe. Ich habe dann mit der ersten Staffel natürlich angefangen. Und es wurde in der dritten Staffel, fand ich es ein bisschen schwächer insgesamt, die Serie. Da war so zu viel Nebenplot, was ich dachte, das ist eigentlich langweilig. Aber würde ich empfehlen. Also, wer so Spaß am Grusel und sowas hat, finde ich eine coole Serie. Und die Rolle macht sehr viel Spaß. Ich finde auch, meine Stimme passt gut dazu. Also, ich habe ja da auch mal den Vergleich gehabt, jetzt erste Staffel, wo ich auch dachte, oh Gott, jetzt übernehme ich wieder eine Stimme von einem anderen. Da war Ja, auch schon großer wieder. Aufschrei und oh nein. Aber irgendwie war da für mich ein erzählerischer Bruch zwischen der ersten und der zweiten Staffel. Ich weiß nicht mehr, was da jetzt mit ihm war. Irgendwie hat Roman sich verändert am Ende der ersten Staffel, dass er irgendwie das Upir-Sein akzeptiert oder irgendwie so. Jedenfalls war dann der Bruch zur zweiten, dachte ich mir so, Nö, passt. Also ich meine, abgesehen davon, dass es total komisch ist, mich selbst zu hören, also dieses dran gewöhnen an seine eigene Stimme, das ging relativ gut. Ich dachte mir, nee, also ich finde, das passt auch ganz gut. Ist tiefer als Julius drauf war, aber fand ich auch gut und meine Freundin hat es auch gefallen. Also nö, war ein Stimmwechsel, der jetzt auch ohne großes Medienecho natürlich vonstatten ging, weil das jetzt keine total bekannte Kultserie ist wie bei Dragon Ball. Gab es denn auch schon mehrere besondere Erlebnisse? Also abgesehen davon, dass jemand bei dir ins Studio kam und fotografiert hat zum Beispiel? Du meinst bei den Synchronaufnahmen? Ja, genau. Besondere Erlebnisse. Für mich ist immer schön, wenn ich einen der Top-Sprecher irgendwo mal treffe oder höre. Also die kennen mich natürlich hier nicht, also ein paar schon, aber die meisten nicht. Und dass ich bei denen mal dabei sein kann, das ist für mich immer was Schönes. Aber sonst gibt es jetzt besondere Erlebnisse im Studio eigentlich eher wenig. Man hat manchmal einfach totale Situationskomik, was immer dann wirklich lustig ist, dass man herzlich was zu lachen hat. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts Aufregendes im Studio jetzt zu berichten. Bist du denn eher jemand, der die Synchronfassung schaut oder das Original bevorzugt? Ich bin ein Synchronschauer. Ich finde, das ist so gut im Deutschen, die Synchronfassungen, weil wir auch so eine lange Tradition haben, ist das so gewachsen. Also es ist ja in Deutschland wohl die beste Synchronbranche der Welt, also habe ich so gehört, ne? In anderen Ländern gibt es ja oft nur Untertitel oder dass ein Sprecher alle Männer spricht, eine Frau alle Frauen oder so. Das weiß ich nicht im Einzelnen, wie das in anderen Ländern geregelt wird, aber es ist in Deutschland einfach eine sehr, sehr hohe Qualität vom Synchron. Besonders bei Filmen oder bei qualitativ hochwertigen Serien. Gibt natürlich auch irgendwelche Serien, die eher schnell, schnell einfach deutsch gemacht werden müssen, wo man auch sagt, okay, das war jetzt irgendwie nicht so dolle. Also muss man schon differenzieren. Aber grundsätzlich gucke ich bevorzugt Deutsch. Ich bin zwar des Englischen mächtig, aber beim Französischen wird es schon aufhören. Also ich könnte mir dann sowieso nur englische Produktionen angucken, im Original. Mache ich auch manchmal. Ich erinnere mich, dass ich Dexter komplett englisch geguckt hatte. Und da war Ja. es auch so, ich habe da mal ins Deutsche reingeguckt zwischendrin. Hat dir persönlich nicht so Nee, gefallen das ging dann oder? auch nicht, aber einfach, weil ich es gewohnt war. Ich dachte, hey, Ja, das ist ne, dann ich wieder kenne die ja. Stimmen. Ich weiß dann, Dennis Schmidt-Voss hat Dexter Dexter gesprochen, gesprochen. genau. Und der ist einfach nicht so tief wie der Originalschauspieler. Und da, ja, das war einfach völlig ungewohnt. Ne? Oder auch bei How I Met Your Mother habe ich alles auf Englisch geschaut und dann mal ins Deutsche. Und das dachte ich auch, ist unheimlich schwer zu synchronisieren, diese ganzen Wortwitze, Ja. die die haben. Das ist einfach, da stößt Synchron an die Grenzen manchmal, weil du das nicht transportieren kannst. Und da wird sich natürlich Mühe gegeben, einen adäquaten deutschen Gag zu finden. Aber wenn du dann noch das Ja. Problem hast, okay, ich habe jetzt einen Gag gefunden, der passt auch auf die Lippe, das kriegen wir hin. Und dann sagt das Bild aber was völlig anderes, dass du merkst, nee, der Text, der hat keinen Bezug zum Bild, das versteht man dann wieder nicht. Und die lachen dann alle, aber es gibt keinen Grund zu lachen oder sowas, dann hast du einfach die Grenzen vom Synchron erreicht. Da kann man, ja, dann muss man sagen, dass du kannst nicht alles synchronisieren ohne einen Verlust zum Original. Das geht einfach nicht. Oder auch eine Verbesserung auch Verbesserung zum auch, Original. natürlich. Ist auch der Fall. Also das ist ja immer das typische Beispiel, die zwei von früher, die Serie, die da von, ne, wie heißt das, synchronisiert wurde. In Kleinmachen oder weiß ich gar nicht. Da hat ja der Regisseur ganz viele Gags eingebaut, die im Original gar nicht da waren. Und deswegen war die Serie im Deutschen viel erfolgreicher als im Englischen. Und hat sich total gehalten. Sowas kann man natürlich auch machen. Ja, aber von daher, ich gucke in der Regel Deutsch, um die Frage zu beantworten. Ja, auch ich habe noch bei Game of Thrones habe ich versucht, Englisch zu gucken. Das geht, klar, Ja. verstehe ich. Aber es ist so politisch, so viel Intrigen, Und so komplex, ja. komplex, dann so viel Dialekte. Und da habe ich irgendwann gesagt, boah, ich glaube, mir geht irgendwie doch so 20% verloren an den Feinheiten jetzt vom Inhalt. Wenn die hier ihre politischen Intrigen da besprechen oder auch bei House of Cards, wenn sie auf Netflix auch beide Sprachen gucken, da habe ich auch gesagt, Gott, ich verstehe nur noch die Hälfte. Das geht gar nicht auf Englisch für mich jetzt, also muss ich doch Deutsch nehmen. Also manchmal höre ich rein, um auch mal zu vergleichen, hey, wie ist denn das Deutsche, wie ist denn das Englische? Aber ja, im Endeffekt finde ich einfach Deutsch zu gucken viel entspannender. Da kann ich mich zurücklehnen, verstehe jedes Wort und ja, und wie gesagt, ich finde die deutsche Synchro im Allgemeinen super. Mit Ausnahmen. Gerade bei den Beispielen, wo du gesagt hast, Game of Thrones, House of Cards, das sind ja beide Synchros, die wohl relativ schnell gemacht werden müssen. Weiß ich gar Geht es nicht. ja in der Branche. Ja. Ich gehe mal davon aus, weil Game of Thrones ist ja auch zum Beispiel ganz, ganz nah, also Folge für Folge wird das ja tatsächlich gemacht, an der Originalausstrahlung. Ja. Und dann haben sie wohl nicht viel Zeit dafür. So war es auf jeden Fall bei Walking Dead. Da war auch immer nur eine Ja. Woche, glaube ich, dazwischen, ne? Ja, dann, Ja. ja, aber dann natürlich, ich glaube, dass die, wir haben manchmal auch den Fall, dass eine, du kriegst, wenn etwas zeitnah oder zeitgleich irgendwo veröffentlicht werden soll und die das im Griff haben mit ihrer Produktion im Ausland, dass du dann vielleicht schon mal die Rohfassung bekommst und oder die erste Schnittfassung und dann wird darauf synchronisiert, dann kommt die zweite Schnittfassung, dann siehst du, was sich geändert hat, was anders gemacht werden muss, dann kommen die Leute nochmal, müssen das neu synchronisieren und so weiter, bis du den finalen Schnitt hast. So versucht man dann irgendwie Zeit zu sparen, kostet natürlich viel mehr Geld, das so zu machen, aber anders ist es dann wohl auch nicht möglich. Aber das ist dann auch, glaube ich, nur bei den Top-Kinoproduktionen überhaupt drin. Also Ja, ich erinnere mich auch keine bei Hemlock Frage. Grove haben wir auch aber auf unfertige Effekte gesprochen. Also du hast im Bild noch gar nicht den finalen Grafikeffekt gehabt. Und dann hast du gedacht, was ist denn das überhaupt da? Ach Wovor haben wir so. Angst? Und dann siehst du erst später, was es ist. Aber solange die Schauspieler eben schon gespielt haben und der Schnitt von daher fertig ist, dann kannst du Ist es ja auch interessant. synchronisieren. Ja, das ist auch, wo waren das noch? Das ist ja was, das kriegst ja nur du zu sehen. Das kriegt ja kein anderer zu sehen. Ja, wir haben ja natürlich auch sowieso immer Wasserzeichen im Bild und Ja, klar. Schwarzbilder oder dass du nur den Mund siehst, aber das ist auch nur bei so Kinoproduktionen. Ich glaube, ich hatte das bei einer Superheldenfilmproduktion hatte ich mal vier Takes bei Man of Steel. Da waren, glaube ich, die Gesichter im Oval zu sehen. Der Rest war auch geblurrt. Irgendwie, du konntest nur den Kopf sehen. War das einzige Mal, dass ich so Das ist krass das auch. hatte. Ja, das ist echt Aber ich krass. habe halt von Kollegen gehört, eben, dass du alles schwarz hast, nur den Mund siehst, der durchs Bild wandert. Das hat es auch schon gegeben, Ja. ja. Ja, ich meine, welcher Synchronsprecher steht da mit einer Kamera und filmt das ab? Also. Ja klar, es macht keiner, ist ja auch streng verboten und du würdest ja auch sofort sehen, woher es kommt, weil dann im Bild steht, Ja. welches Studio, welche Kopie und weißt du, was wir manchmal sprechen müssen, dann läuft noch ein Streifen durchs Bild regelmäßig und es ist sowieso unscharf, schlechte Bildqualität, schwarz-weiß und so und dann soll man darauf eben arbeiten, ne? Oder manchmal, Ich wenn. gehe mal davon aus, dass da bei Dragon Ball keine Probleme waren, dass das Nee. alles klar war. Ja, aber das Bild ist, glaube ich, auch nicht super. Also manchmal wird es ja auch ein bisschen komprimiert, einfach um die Okay. Daten kleiner zu halten auf dem Server. Ah. Aber das ist okay. Bei Dragon Ball ist nicht das Problem. War dir denn schon mal irgendwas so richtig peinlich beim Sprechen? ja, gab es schon, vor allem in meinen Anfängen. Ja, das ist natürlich in der Regel, wenn es irgendwas mit Sex zu tun hat, ne, weil das immer lustig ist. Du hast dann da drei Leute da drum um dich rumsitzen, ne? Und sollst jetzt irgendwie hier eine Performance abliefern, rein akustischer Natur. Und ich hatte mal ein Ding, das war echt lustig. Wie hieß denn das? Das war eine 3D-Serie im Weltall. Ich habe den Titel nicht mehr da. Egal. So eine verrückte Weltraumcrew. Und es gab einen, da habe ich ein kleines Röllchen gesprochen, ein Reporter, eine Live-Reportage, der am Mikro ist. Und irgendwie live zugeschaltet wird und dann sein Text war irgendwie, ja, sehr verehrte Damen und Herren, ah, ich werde hier gerade anal penetriert und ah, irgendwie und hat dann so weiter gesprochen. Also während seines Interviews hatte er gerade Analverkehr. Und draußen war es dann Regie und Tonmeisterin, ne? Und es war schon lusstig, weil in dem Moment musst du sagen, okay, alle Scham muss jetzt weggepackt werden. Du musst das jetzt liefern, ne? Da hast du keine Wahl, du musst jetzt durch. Und das war auf jeden Fall eine Situation, wo ich dann erstmal einen kleinen Schweißausbruch hatte und dann so, okay, jetzt musst du dir das erstmal vorstellen, wie ist das so, wie klingt der dann so, wie machst du das? Aber das war eine lustige, peinliche Szene auf jeden Fall. Sprichst du denn lieber die Guten oder die Bösen? Ja, die Bösen sind natürlich interessanter. Die Guten haben meist natürlich die größeren Rollen. Also, man kann es. Ah, wie sagt man das denn? Also, Böse machen oft mehr Spaß. Dass du kannst da dieses Gemeinsein, was man ja normalerweise, also was ich zumindest jetzt normalerweise nicht bin, ich bin eigentlich eher nicht so gemein und fies in meinem Alltag, das kann man da mal diese Seite so richtig ausleben. Von daher machen die Bösen sehr viel Spaß. Die Guten machen auch Spaß, klar. Weil, wenn das eine interessante Geschichte ist und der Charakter interessant ist, dann auch. Aber die Bösen, ja, Ich freue mich, wenn ich einen Bösen abbekomme. Ist ja auch so, wie wirst du eingeschätzt von deinem Stimmklang, ne? Dann wieder die Besetzungsfrage. Da komme ich nicht so oft auf Böse. Also, das ist dann mehr so gegen die Stimme oder gegen den Charakter besetzt. Komm, wir packen mal Florian auf den Bösen, das ist bestimmt lustig. Jetzt Vegeta zum Beispiel, da habe ich mich einfach gefreut, ne? Da ist so, ja, super, oder so irre und Psycho. Sowas mache ich auch sehr gerne. Also, ich würde nicht sagen, ich habe eine Präferenz, ich mache lieber die Bösen. Es ist beides schön und hat eigentlich verschiedene Anforderungen oft. Hast du denn durch deine Arbeit als Sprecher schon den einen oder anderen tollen Film oder vielleicht eine Serie entdeckt als kleinen Geheimtipp? Genannt hast du ja schon Waiting in the Summer und Hemlock Grove. Muss ich mal kurz überlegen. Also ich hatte voll Spaß an, wie hieß der? Warte mal. Die große Versuchung, Lügen bis der Arzt kommt. Das war ja der Kinofilm, den ich gemacht hatte da. Das fand ich einen süßen kleinen Film, so für die ganze Familie auch, ne, weil der einfach lustig ist und da ist gar nichts Bösartiges dran oder sowas. Kann man auch mit Jüngeren gucken. Den fand ich sehr, sehr schön, weil ich auch diesen englischen Humor so mag. Und habe auch einmal so spanische Filme gemacht, die habe ich mir auch dann gekauft und geguckt. Das hieß 3 Meter über dem Himmel. War ich so ein cooler Spanier, so ein Draufgänger-Typ. Das sind eigentlich Filme jetzt gar nicht für meine Altersklasse. Das ist mehr, glaube ich, für ja, Leute in der Pubertät irgendwie noch. Aber richtig schöne Schnulzen mit Action irgendwie, Motorradfahren und so. Fand ich auch schön. Also würde ich auch Leuten in dem Alter, glaube ich, eher empfehlen. Und jetzt habe ich auch gerade Last Kingdom gemacht. Das ist so zu einer Buchreihe von Bernard Cornwell, glaube ich. So, es geht eigentlich darum, wie England entsteht. Also wie es dazu kam, dass England England wurde unter einem König und so. Und das macht auch richtig viel Spaß. Im Mittelalter geht so, habe ich auch gelesen, mal in Vergleichen, dass es Richtung Vikings geht, wobei Vikings wohl noch irgendwie anders ist von den Charakteren, aber wurde damit ein bisschen verglichen. Also das finde ich auch schön. Also das werde ich mir auch auf jeden Fall angucken, wenn es irgendwo erscheint. Wie siehst du denn die Entwicklung, dass die Sprecher jetzt auch im Abspann gelistet werden? Das finde ich gut. Ich bleibe jetzt immer im Kino sitzen bis zum Ende und gucke, ob mein Name auftaucht. Nee, das stimmt schon. Ich finde das gut, weil ja, man sagt immer, die Arbeit wird so wenig gewürdigt. Die meisten Leute gehen sowieso raus, bevor diese letzte Tafel eingeblendet wird. Ich bin immer schon einer, der bei Filmen, die mir gefallen haben, erst das Kino verlässt, wenn der letzte Ton verklungen ist und der Vorhang fällt, weil mir das einfach so eine Freude macht. Ich finde es gut, dass wir so ein bisschen aus dem Schatten rauskommen. Ich hoffe aber auch nicht, dass wir so eine Aufmerksamkeit dann bekommen, wie jetzt die Schauspieler, dass du dann irgendwie auf der Straße erkannt wirst und so weiter. Aber wird ja nicht passieren, nur wenn man den Namen da eingeblendet sieht. Da müsste man dann schon die Gesichter dazu haben. Aber es ist so, man fühlt sich dann ein bisschen gewürdigt, dachte so, hey, guck mal, da bin ich auch gelistet. Das ist so eine Anerkennung der Arbeit, das finde ich gut. Und wen es interessiert, der kann auch gucken, wer war denn das eigentlich? Und vielleicht kriegt die ganze Branche dadurch doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Weil es ist so mal so ein bisschen Nischenbranche und dann wird immer drauf rumgehackt. Also Leute, die halt sagen, ich gucke grundsätzlich nur Original, das Thema hatten wir ja vorhin mal. Und die anderen sagen nein, Deutsch. Und dann die Leute, die grundsätzlich Original gucken, die finden ja Synchron dann meistens furchtbar. Also ich habe ja auch oft einmal solche Gespräche gehabt. Und vielleicht kriegen wir da trotzdem jetzt ein bisschen mehr Anerkennung einfach dafür. Ja, ich finde es gut, auf jeden Fall. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Schauspieler. Nee, eigentlich nicht. Ich bin total happy, dass ich das machen kann, was ich jetzt mache. Und bin dankbar, dass ich auch genug zu tun habe. Ich hatte ja ursprünglich auch mal Computerspiele und Animation studiert, also digitale Medien. Und das war so der Schwerpunktbereich davon. Habe da auch meinen Abschluss gemacht, aber habe währenddessen dann mit Synchron angefangen. Also wenn ich irgendwo was anderes machen müsste, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas in der Spielebranche machen. Aber da dann wahrscheinlich wieder doch zum Synchronpart oder Audiopart übergehen, die Sprachaufnahmen beaufsichtigen, da die Regie machen, irgendwie sowas. Also ich bin mit Sprache total happy und das ist genau mein Ding. Also nee, ich würde keinen anderen Job machen. Was machst du denn dann neben deinem Beruf am liebsten? Also quasi Hobbys. Ja, klar. Im Moment versuche ich gerade was Eigenes, ein eigenes Projekt zu machen. Ich habe ja früher, vorhin mal erwähnt, dass ich mal so ein Hörspiel geschrieben habe. Also eine eigene Sache schreiben, da bin ich gerade dran. Und wenn man so eine eigene größere Geschichte einfach nur schreiben, mal gucken, ob ich das dann veröffentliche oder so. Also ich habe, seit ich klein bin, immer gerne Geschichten geschrieben. Und jetzt will ich halt was Längeres machen. Das ist so eine Sache, die jetzt gerade mein größtes Hobby eigentlich ist. War natürlich auch Sport, logisch. Ich habe mal, oh Gott, ich habe Freeletics angefangen. Nee, nicht Freeletics, wie heißt das? CrossFit. CrossFit, das ist so, das war so krass. Da hatte ich immer 10 Tage lang Muskelkater ohne Ende. Also mit teilweise glaube ich, dass meine Muskeln entzündet waren. Das war mir irgendwie noch Oha. etwas zu krass. Da kommt man gar nicht in den richtigen Rhythmus. Aber also Sport ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Ich gehe natürlich auch gerne ins Kino, gucke mir Serien an. Ja, glaube, dass ich bin ziemlich ausgelastet. Ich habe im Moment auch wirklich so viel Jobs, dass für andere Hobbys gar nicht groß Zeit bleibt. Also. Ich habe auch auf YouTube von dir Gitarrensongs Oh entdeckt. ja. Die sind auch schon älter. Also singst ja doch. Das war noch aus meiner, das war aus meiner Live-Rollenspielzeit eigentlich entstanden. Das war, habe ich mit 15 bis 25 gemacht. Also das war das große Hobby meiner Kindheit oder Jugend. Komme ich jetzt gar nicht mehr dazu. Ich habe ja auch noch eine Homepage Online-Welt des Lab.de, wo ich das damals für Anfänger quasi beschrieben habe, die jetzt aber auch gar nicht mehr gepflegt wird. Das war großes Hobby, also alles, was so Fantasy ist. Ich lese auch gerne Fantasy-Bücher und so. Ja, aber singen, also ich habe Gitarre gespielt, ich habe meine Gitarre auch noch hier stehen, aber war lange nicht mehr dran. Ich hatte damals so ein Liederbuch gemacht und habe das auf meiner Homepage auch dann online gestellt und habe mir gedacht, Gott, ich kann jetzt keine Noten schreiben, aber wie kann man den Leuten denn die Melodie dann näher bringen? Dann nehme ich die halt mal auf, ich kenne die ja alle und habe dann alle Songs als MP3s aufgenommen und die sind dann im Netz total wild kursiert. Auch in irgendeinem so Online-Radio werden die abgespielt und wenn ich die heute höre, denke ich mir auch, oh mein Gott. Also ich hätte mich jetzt stimmlich und gesanglich und so weiter auch weiterentwickelt. Abgesehen davon, dass die natürlich mit der ganz furchtbaren Technik aufgenommen waren. Aber auf YouTube, die sind, glaube ich, besser. Da habe ich, glaube ich, schon mit einem anständigen Mikro gearbeitet, ne? Und habe auch da einen eigenen Song. Genau, ich habe fünf Genau, eigene ja. Lieder geschrieben damals. Eben in Bezug zum Live-Rollenspiel. Auch Die Winde, das ist ja, glaube ich, das eine, was da online ist. Ja, also das mache ich auch ganz gern. Aber kam jetzt lange, lange nicht dazu. Gibt es denn Ratschläge, die du jemandem auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Es ist schwierig, da reinzukommen. Glaube ich. Also da, wenn man jetzt noch gar keine Erfahrung hat, natürlich Schauspielausbildung ist der Weg. Es gibt wohl auch vereinzelt jetzt irgendwelche Synchronsprecher-Ausbildungen bei irgendwelchen Privatschulen. Da weiß ich nicht, wie die so sind, aber ich denke, wenn du jetzt ein halbes Jahr oder so ein Jahr so einen Kurs machst, dann hast du, glaube ich, trotzdem nicht gelernt, wie du jetzt spielen musst. Also außer du hast ein tierisches Talent, dich in andere Rollen reinzuversetzen und zu spielen einfach aus dir heraus und dann musst du ja die ganze Technik überstülpen, eben die du im Synchron erfüllen musst, auf vier, Rhythmus, Lautstärke etc., also was da neben dem Spiel noch dazu kommt. Also da sind, glaube ich, sehr, sehr wenige, die da das von Natur aus irgendwie beherrschen. Also normalerweise mach eine Schauspielausbildung oder den privaten Schauspielunterricht, du musst deine Stimme ausbilden und dann, ja, startet man ja übers Ensemble, ne? Übers Ensemble sprechen und da die Erfahrungen sammeln und dann eben gucken, ob das überhaupt dafür was für einen ist. Weil diese Arbeit ist doch sehr anspruchsvoll, auf jeden Fall. Und da muss man sich erstmal rantasten. Und man ist ja auch dann, im Endeffekt, wenn man im Beruf steht, ist es bei mir jetzt so, ich bin wirklich nicht rund um die Uhr, aber man kann mich quasi von 9 bis Mitternacht buchen. Und das heißt, mein Tag ist mitunter sehr zerstückelt. Da hast du um 9 dann irgendwie 2 Stunden, dann mittags nochmal was und vielleicht dann nachts bis eben 12. Guck, und jetzt habe ich dich auch Jetzt hast du gebucht. mich auch gebucht, genau. ja, und teilweise auch am Wochenende, ne? Und da muss man eben sehr flexibel sein und verfügbar sein, wenn man da wirklich im Synchron vorankommen will. Gibt auch, weiß von Kollegen, die viel drehen, also vor der Kamera stehen, die dann mal vielleicht 3 Monate im Ausland sind und dann kommen sie wieder und dann fehlt hier irgendwie ein bisschen der Anschluss. Also wenn du dann im Synchron wirklich vorwärts kommen willst, wurde mir gesagt, muss man auch verfügbar sein. Eben bei Serien, deine wiederkehrenden Rollen, da kannst du nicht mal 3 Monate weg sein. Die können nicht so lange warten, dann wirst du unbesetzt. Das ist dann schwierig. Ja, aber im Grunde, ich finde es einen tollen Job. Also wenn man da Interesse daran hat, mit der Stimme zu arbeiten, zu spielen. Also wirklich, dahinter steckt ja wirklich Schauspiel. Du musst diese Rollen spielen können. und dazu deine Stimme eben einzusetzen wissen. Und wenn du die beiden Sachen gelernt hast und kannst, dann kann man es auch probieren. Gibt es denn zum Abschluss etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Guckt weiter synchron, unterstützt uns. Ja, also von der Fangemeinde, vom Synchron, also ist mir gar nicht so bewusst, dass es eine deutsche Synchron-Fangemeinde gibt. Klar, im Synchronforum sind auf jeden Fall Fans, denke ich. Und beim Anime kriegt man immer mit, dass es eben eine Riesengemeinde gibt. Sonst denke ich immer, ja, das sind einfach Leute, die sind das gewohnt, dass alles auf Deutsch kommt. Finde ich auch gut, dass es so ist. Dadurch haben wir unsere Arbeit. Also würde sagen, guckt weiter unsere deutschen Synchronfassungen, unterstützt uns. Und ja, ich finde es einfach toll, dass in Deutschland da so eine große Akzeptanz oder ja, nennen wir es Fangemeinde, überhaupt da ist. Denn sonst hätten wir alle keinen Job. So ist es dann wohl. Ja, ich bedanke mich erstmal dann bei dir, Florian, dass du dabei warst. Ja, sehr gern. Sehr ausführlich geworden, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass auch ihr da draußen Spaß hattet an diesem Interview. Wenn ja, dann lasst es uns auf jeden Fall wissen mit einem grünen Daumen oder natürlich auch mit weiteren Fragen an die Synchronsprecher oder euren Meinungen eben zu der Synchronisation von Dragon Ball Kai oder ähnlichem. Ja, das war's dann für diese Ausgabe. Wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao.